Macht's gut, es war geil. Vielen Dank. One, two. Sitze hier und spitze in der Sonne an dem See. Alte Bäume regnen Träume auf den Sand. Es sind die Dinge, die ich sehe. Heißt nicht, dass ich sie kapier. Seh die Dinge, die ich singe. Sag mir, hörst du mich? Siehst du mich? Siehst du die Welt, wie ich sie seh? Das ist gut, denn ich versteh sie selber nicht. Manchmal siehst du mich, sitz im Licht. Hörst du die Dinge, die ich seh? Das ist gut, denn ich versteh sie selber nicht. Manchmal, wenn all die Träume, die vergehen, versenkt von dem Wasser untergehen, danach zu tauchen, nicht zu brauchen, sagst du. Wenn die Gedanken nicht verfliegen, zu dir kommen und dich verbiegen, ein Theorem, dem nachzugehen, ich müde bin. Hörst du mich, siehst du mich, siehst du die Welt, wie ich sie seh? Das ist gut, denn ich versteh sie selber nicht. Manchmal siehst du mich, sitz im Licht, hörst du die Dinge, die ich sing? Das ist gut, denn ich versteh sie selber nicht. Manchmal. Tagelang vergeben, nur ein Tag in meinem Leben, nur ein Sack zum drüber reden, anstatt alles für zu geben. Ob jetzt kleiner, heller Lichtstrahl oder dunkles, kleines Rental, es ist das, was du draus machst. Versteh sie selber nicht. Manchmal siehst du mich, sitz im Licht. Hörst du die Dinge, die ich sing? Das ist gut, denn ich versteh mich selber nicht. Manchmal hörst du mich, siehst du mich, siehst du die Welt, wie ich sie seh? Sag mir, siehst du mich, ich sitz im Licht und es ist gut. Es ist gut, manchmal. Seid geherzt und geküsst, vielen Dank. Stellt euch vor, und jetzt geht's sogar noch weiter mit so vielen epischen Bands. Wir freuen uns dabei kringelig. Ihr seid übrigens geil. Tschüss!